Okay, shall we turn to Genesis chapter 28? Schlagen wir hin zum 1. Mose Kapitel 28. And let's open with a prayer. Und beginnen wir mit Gebet. Father in heaven, thank you for who you are. Vater im Himmel, danke dafür, wer du bist. I pray that this message would stay with us for the rest of our lives. Ich bitte darum, dass diese Botschaft bei uns bleibt für den Rest unseres Lebens. And be another building block inside of our hearts. Und ein weiterer Baustein ist in unserem Herzen. Thank you for our guests tonight. Danke für unsere Gäste heute Abend. And thank you for our church. Und danke für unsere Gemeinde. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Amen. Okay, we're talking about tonight we're going to talk about Jacob. Also heute Abend sprechen wir über den Jakob. And last week we talked about Lot. Letzte Woche sprachen wir über den Lot. And Lot is a person who characterizes probably more than anybody in the Bible. Lot ist eine Person, die mehr als vielleicht jede andere Person in der Bibel etwas charakterisiert. Characterizes a believer, nämlich einen Gläubigen, who really messes up his life. Der sein Leben wirklich durcheinander bringt. Peter called him righteous 3 times. Und doch nennt ihn Petrus 3-mal der Gerechte. And none of the scholars really know why. Und die Schriftgelehrten wissen eigentlich nicht warum. Because if you look at Lot's life, it's just a screw up. Denn wenn du dir das Leben vom Lot anschaust, ist es einfach vollkommen verdreht. Like he made incredibly dumb decisions. Er hat einfach unglaublich dumme Entscheidungen getroffen. He chose for himself. Er hatte sich für sich selbst erwählt. Though he was a believer and he chose wrong. Obwohl er gläubig war, hat er einfach falsche Entscheidungen getroffen. Today we want to talk about Jacob. Heute möchten wir über den Jakob sprechen. The grandson of Abraham. Der Enkel von Abraham. Jacob is a little bit like Lot. Jakob ist ein bisschen wie der Lot. But a lot different than Lot. Und doch ganz anders als der Lot. Jacob chose the purpose of God. Jakob hat sich die Absicht Gottes erwählt. His problem was he tried to bring about God's purpose in his own strength. Sein Problem war, dass er Gottes Absichten in seiner eigenen Kraft verwirklichen wollte. And then he had a transformation. Dann fand aber die Verwandlung mit ihm statt. And maybe that same transformation will occur tonight in somebody's heart. Und vielleicht wird diese gleiche Verwandlung im Herzen von euch stattfinden. Jacob was living on his father's faith. Jakob lebte auf der Basis von dem Glauben seines Vaters. On his grandfather's faith. Eigentlich seines Großvaters. On his mom's faith. Im Glauben seiner Mutter. On his grandmother's faith. Im Glauben seiner Großmutter. But that faith had not become personal to him. Aber dieser Glaube war doch nicht persönlich geworden für ihn. He had not yet had his own personal encounter with God. Er hatte eben noch nicht seine eigene persönliche Begegnung mit Gott erlebt. And maybe you're like that tonight. Und vielleicht bist du heute Abend hier. Maybe, you're, genau der gleichen maybe Situation. Your parents are in the church and you come because of their faith. Vielleicht waren deine Eltern in der Gemeinde und du kommst eigentlich nur wegen ihres Glaubens and hierher. You trust them, you love them. Du vertraust ihnen, du liebst sie. You know that it's right. Du weißt, es ist gut. And you're following in faith. Und so folgst du in gewisser Weise im Glauben. Because you fear God. Weil du ja Gott fürchtest. But you've not yet had a personal life-changing encounter with God. Aber du hast noch nicht diese persönliche, lebensverändernde Begegnung mit Gott gehabt. Now, Jacob gets himself in trouble. Jakob bringt sich selbst in Schwierigkeiten. Because he has an older brother. It's a twin brother. Er hat einen älteren Bruder, einen Zwilling. Named Esau. Sein Name ist Esau. Esau is godless. Esau ist gottlos. We know that from Hebrews 12, verse 16. Wir wissen das aus Hebräer Kapitel 12, Vers 16. And Esau is the firstborn. Esau ist aber der Erstgeborene. So naturally speaking, everything will go to him. Also natürlich gesprochen würde jetzt alles ihm zukommen. But what Esau doesn't understand is the God-fearing factor. Was Esau aber nicht versteht, ist welchen Einfluss der Faktor der Gottesfurcht hat. There was a prophecy given that the older would serve the younger. Es gibt eine Prophezeiung, dass der Ältere dem Jüngeren dienen würde. God said that to Rebecca. Gott gab diese Verheißung der Rebecca. But in the moment when the blessing was going to go to Esau, aber in dem Moment, als der Segen über Esau kommen sollte, where Isaac was getting old and he said, bring Esau in and I'll give him the blessing. In dem Moment, wo Isaac dann alt geworden war und er rief und sagte, komm, lass den Isaac kommen, dass ich ihm segne, Rebecca took things into her own hand. Hat auch Rebecca dann Dinge in ihre eigene Hand genommen. She convinced Jacob to go in and deceive his dad. Sie überzeugte den Jakob, dass er hineingehen sollte, um seinen Vater zu täuschen. Somehow they both felt that they had to bring about the purpose of God. Irgendwie haben sie beide so den Eindruck gehabt, dass sie den Zweck Gottes praktisch da selber zustande bringen müssen. That God was not big enough to bring about his own purpose. Dass Gott nicht groß genug wäre, um seine eigene Absicht zu verwirklichen. Like Isaiah would say in Isaiah 14:27. Wie Jesaja sagt in Jesaja 14, Vers 27. Nothing can frustrate the purpose of God. Nothing. Nichts kann den Plan Gottes vergebens machen. Even when Isaac says, I will bless Esau. Selbst in dem Moment, wo Isaac sagt, ich werde den Esau segnen. So Rebecca has this plan. Und Rebecca hat diesen Plan. We're going to send you in instead of Esau. Jakob, wir werden dich hineinsenden statt des Esaus. So Jacob goes in. So geht der Jakob hinein. And Isaac says, who is this? Isaac fragt, wer ist das? And he can't see because he's going blind. Er kann es aber nicht mehr sehen, weil er erblindet. Who's this? Wer ist das? Esau. Uh-huh. Huh? Doesn't sound like Esau. Klingt nicht so wie Esau. Sounds like Jacob. Klingt wie Jakob. No. It's Esau. Nein, it's Esau. Let me come over here. Let me feel you. Komm ein bisschen näher. Now, Rebecca knew that Esau was hairy. Also Rebecca wusste, dass der Esau sehr haarig war. So she put goat skins on Jacob's hands. So hat sie Ziegenfell über die Hände gebunden. Let me feel you. Lass mich mal anrühren. Yeah. That's Esau, yeah. Das muss der Esau sein. Voice is like Jacob, but the hands are Esau's. Die Stimme ist die vom Jakob, aber die Haare vom Esau. Smells like Esau too. Und er riecht auch so wie der Esau. Smells like a goat. Okay. Riecht nach Ziege. And so Isaac blesses Jacob, thinking it's Esau. So segnet Isaac den Jakob in dem Gedanken, dass es Esau sei. And then as soon as he gets blessed, he just disappears. Sobald er gesegnet ist, weg ist er. Because Esau is on his way in. They almost cross each other's path. Weil ja Esau schon auf dem Weg hinein ist zum Vater. Und beinahe begegnen sie sich dabei. And Esau comes in and says, Father, I'm here to be blessed. Esau kommt herein und sagt, Vater, hier bin ich. Ich möchte meinen Segen. And Isaac starts shaking. Und Isaac beginnt zu zittern. Dad, what's the matter? Vater, was ist los? Somebody was just in here. Jemand war gerade hier. And they said that they were you. Und er hat gesagt, dass er du seist. Jakob. And Esau says, yes, but you have a blessing for me. Und Esau sagt, ja, aber du hast doch einen Segen für mich. No, he has the blessing. Nein, er hat den Segen bereits. And the Edomites came from Esau. Die Edomiter stammen von Esau. And they always lived in so a less fertile area. Und sie mussten immer in unfruchtbaren Gegenden leben. They always were subservient to Israel. Und sie waren Israel immer Knechte. And God blessed Jacob. Und Gott segnete den Jakob. But God could have brought about his own purpose. Aber Gott hätte auch selber seine Absichten verwirklichen können. This is what können. Jacob will learn in the story today. Und das ist das, was Jakob in der Geschichte lernen and wird. This is what we need to learn. Und das ist etwas, was auch wir lernen müssen. But the thing that will convince us is a real authentic encounter with God. Aber genau das, was uns davon überzeugen wird, ist eine ganz echte Begegnung mit Gott. Jacob is now on the run. Jakob befindet sich auf der Flucht. Because Esau wants to kill him. Weil Esau ihn umbringen möchte. And he's absolutely serious. Und das ist ihm ernst. He's going to kill him just like Cain killed Abel. Und er möchte ihn umbringen, wie Cain den Abel umbrachte. And Esau is a hunter. Und Esau ist noch dazu ein Jäger. So it's just one moment. Ein kleiner Moment abgepasst. With an arrow. Mit einem Pfeil. Waiting in the shadow. Da wartet er im Verborgenen. And suddenly, and he's gone. Thank you, sir. Jacob knows this. Jakob weiß das. One arrow and I'm dead. Ein Pfeil und ich bin tot. I used to shoot when I was just got married. Als gerade verheiratet wurde. And my friend got this Doberman, you know. Da hatte ein Freund einen Dobermann. This really, really mean Doberman. Ah, diesen wirklich gemeinen Dobermann. And I used to go over to my friend's house. He said he's just a kitten. Also ging rüber zum Freund von zum Haus von meinem Freund. Er sagte, hey, das ist nur ein kleiner Hund. I said, that's no kitten. Na, das ist kein Hundebaby hier. He says, he won't bite you. Na, der wird dich doch nicht beißen. I said, if he does bite me. Ich habe nur gesagt, wenn er mich beißt. I said, he will get an arrow through the heart in the night. Gibt's in der Nacht einen Pfeil durchs Herz. That dog almost ripped a little girl's hand off. Dieser Hund hat beinahe die Hand eines Mädchens abgebissen. And bit a guy in the face. Und hat ihn auch ins Gesicht gebissen. And they had to put it to sleep. Und sie mussten ihn einschläfern. Anyway, the arrow in the night. Also der Pfeil in der Nacht. Now let's go to Genesis 28. Pick up the story. Jetzt gehen wir zum ersten Mose Kapitel 28. Jacob is really afraid and he's getting out of there. Also Jakob ist voller Angst und er schaut nur, dass er sich davon macht. Isaac and Rebekah send him away to go up to where they came from to be with his uncle. Isaac und Rebekah, sie schicken ihn gen Norden, dass er dorthin gehen möge, wo sie herkamen, zu seinem Onkel im Norden. Verse 10. Vers 10. Jacob left Beersheba and traveled toward Haran. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Let's go to the map. Schauen wir uns das auf der Karte an. Okay, Haran is about 800 kilometers to the north. Haran ist 800 Kilometer weit im Norden. That's like from here to Geneva. Das wäre ungefähr von hier bis nach Genf. And he's going to walk. Und das soll zu Fuß gehen. Now, this is the lowest time of Jacob's life. Das ist der absolute Tiefpunkt vom Leben Jakobs. And if God shows us our life, und wenn Gott uns unser Leben da vorführen würde, there for sure will be the lowest moment of your life. Nun wird es dort auch sicher den tiefsten Punkt in unserem Leben geben. We can talk about that in eternity. Und darüber können wir reden in der Ewigkeit. Ah, yeah, when was the lowest moment of your life? Wann war der größte Tiefpunkt in deinem Leben? Oh yeah, here it is, right there. Yeah, ja. Oh, ja. Net, oh that, ja. Yeah. Oh. How about yours? Was bei dir? Oh yeah, that was bad. Oh yeah, Mann, yeah, das war yeah, echt. Yeah. This is the lowest moment of Jacob's life. Und das ist wirklich der tiefste Moment im Leben von Jakob. He's lost his place. Er hat sein Zuhause verloren. He has no home. Kein Zuhause. He has no money. Kein Geld. He has no hope. Keine Hoffnung. And he's all alone. Und er ist ganz allein. And it says that he only has a staff with him, a stick. Und es ist beschrieben, dass er nur den Stab bei sich hatte. When he talks about the story later on, he says to God, "You remember when I left and I only had a stick with me?" Und als er später dann in dieser Geschichte darüber spricht zu Gott, sagt er, erinnert sich daran, ich hatte nur den Stab bei mir. Does that sound like you tonight? Klingt das so wie du heute Abend? You only have like a very minimal existence. Du hast nur eine sehr geringe Existenz. There's hope. Es gibt Hoffnung. You might be in the lowest moment of your life this week. Du bist vielleicht diese Woche am Tiefpunkt deines Lebens angelangt. But something happens. Let's watch. Aber etwas wird geschehen. Verse 11. Amen. At sundown, he arrived at a good place to set up camp and stopped there for the night. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Jacob found a stone to rest his head against and laid down to sleep. Und Jakob fand einen Stein, right, nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. You've been sleeping on a stone lately? Hast du kürzlich auf einem Stein geruht? You can say that to somebody. Hey, you seem like you've been sleeping on a stone. Also scheint, als wenn du auf einem Stein schläfst. What a picture, right? Sleeping on a stone. He's got a stone for a pillow. Ein Stein als sein Kopfkissen. Verse 12. Yes, as he slept, he dreamt of a stairway that reached from earth up into heaven. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. In German it says ladder. Im Deutschen steht da Leiter. The Hebrew word can be stairway or ladder. Das hebräische Wort kann so Trittstufen sein oder eben eine Leiter. Either one. Eine okay. Von beiden. Next verse. Nächster Vers. And he saw the angels of God going up and down the stairway. Und er sah die Engel Gottes auf ihn hinauf und hinabsteigen. At the top of the stair stood the Lord. Und oben in der Höhe der Treppe stand der Herr. And he said, I am the Lord. Und er sagte, ich bin der Herr. The God of your father Abraham. Der Gott deines Großvaters Abraham. The God of your father Isaac. Und der Gott deines Vaters Isaac. The ground you are lying on belongs to you. Das Land, auf dem du liegst, I am giving it to you and your descendants. Ich werde es deinen Nachkommen geben. Now watch this. In the moment where he is at the lowest point of his life, in dem Moment, wo er den absoluten Tiefpunkt seines Lebens erreicht hat, your descendants will be as numerous as the dust of the earth. Spricht Gott zu ihm, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. God wants us to bear fruit in our lives. Gott möchte, dass wir Frucht bringen in unserem Leben. But God has to bring us to the lowest point. Aber Gott muss uns zunächst erstmal wirklich an den tiefsten Punkt unseres Lebens bringen. For a reason. Das hat einen Grund. None of us can avoid it if we want to bring fruit forth in our life. Niemand kann das vermeiden, wenn wir eine Frucht in unserem Leben hervorbringen wollen. This is a divine appointment. Das ist eine göttliche Verabredung, die hier stattfindet. Next verse, slide 10. This is the end of verse 14. Am Ende von Vers 14. They will spread out in all directions. Sie werden sich ausbreiten nach Osten. To the west and the east, to the north and the south. Nach Osten, Westen, Norden und Süden. And all the families of the earth will be blessed through you and your descendants. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Now this is so big. Oh, das ist so groß. The dimensions of this are beyond anything that Jacob could have ever imagined. Die Dimensionen davon sind über alles hinaus, was sich Jakob nur hätte erträumen können. Because one of his descendants, denn einer seiner Nachfahren, is going to be God come down in the flesh. Wird Gott sein, der im Fleisch kam. And this is what the stairs speak of. Und davon spricht diese Treppe. And we'll see that. Und wir werden das sehen. Now let's look at this next verse out of Galatians. Nächster Vers in Galaterbrief. And just let chills come up in your back. Schaut mal, was für eine Gänsehaut das macht. And now that you belong to Christ, und weil ihr nun zu Christus gehört, you are the true children of Abraham. Seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. When God was speaking to Jacob that night, als Gott zu Jakob sprach an diesem Abend, he was talking about us. Der Sprache über uns. Your children will be like the dust of the earth. Deine Nachkommen werden sein wie der Staub auf der Erde. He wasn't just speaking naturally. Und er sprach nicht nur natürlich. He was speaking of spiritual children. Er sprach von den geistlichen Kindern. Look at the next verse. You are his heirs. Ihr seid seine Erben. And God's promise to Abraham belongs to you. Und alle Zusagen Gottes an Abraham, sie gebühren euch. Now look at John chapter 1. Johannes Kapitel 1. Jesus is speaking to Nathanael. Da spricht Jesus zu Nathanael. And he makes a direct connection to Jacob's dream. Und er stellt eine direkte Verbindung her zu dem Traum, den Jakob hatte. Then he said, this is Jesus, I tell you the truth. Jesus spricht da, ich versichere euch. You will all see heaven open and the angels of God going up and down on the Son of Man. Ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Now the New Living Translation takes the liberty to put this next phrase in. Und in der New Living Translation im Englischen findet man die Freiheit dieser Phrase, die da hinzugefügt wurde. The one who is the stairway between heaven and earth. Der eine, der die Treppe ist zwischen Himmel und Erde. That's Christ. Das ist Christus. And God is showing Jacob something he has really very little understanding of. Und Gott offenbart dem Jakob etwas, wovon er eigentlich nur sehr, sehr geringes Verständnis but hat. We understand as we look back. Aber wir können es jetzt verstehen, während wir da zurückschauen. Jacob will understand one thing. Jakob versteht eine Sache. That God is at work in his life. Dass Gott einfach in seinem Leben wirkt. More than he could ever imagine. Mehr als sich das je vorstellen könnte. Even at the lowest point of his life. Selbst an dem absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Let's look at a verse from Hebrews. Schau mal im Hebräerbrief. Let's go to slide 15. Let's look at a couple pictures. Erstmal 15. Schauen wir uns mal ein paar Bilder this is an. This is a painting of the stairs into heaven. Hier finden wir ein Gemälde von diesen Treppenstiegen. No, go back. Right there, stay right there. I don't like this one so much. Also, ich mag es nicht so sehr. Because the angels are all women. Die Engel sind nur Frauen. And Jacob looks like a woman. Und Jakob schaut wie ein Mädchen aus. He looks so feminine. Must have been a woman painting this or Muss something. Eine Frau gemalt haben. All right, the next picture. Nächstes Bild. This is some psychedelic guy. Must have been like a teenager. Bisschen psychedelisch. Muss ein Jugendlicher gemalt haben. This looks like a corkscrew stairway up to heaven. Schaut aus wie ein Korkenzieher, der nach oben sich windet. Psychedelic. Okay, next one. Nächste Bild. I kind of like this. It's just a sketch of a ladder staircase. Hier sieht man jetzt eine Zeichnung von einer Art Treppe, ähnlich wie eine Leiter. What I like is that the angels are masculine. Aber was ich mag, ist, dass die Engel männlich sind. Except for that one on the top. Bis auf den oben da. He must have problems. Okay, Probleme. Next one. Nächste. This one's pretty cool. Also das ist right? Sehr schön. The only problem is that Jacob is sleeping. Problem ist, dass er Jakob schläft. Maybe he sees it in his sleep. Oder vielleicht sieht er das im Schlaf. Yeah. Anyway, that's pretty cool, huh? And what this shows us was wir da sehen dran, is that God is at work in our lives. Dass Gott einfach in unserem Leben am Wirken ist. Let's look at Hebrews 10 for a moment. Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 10 an. Verse 19. Vers 19. And so we can boldly enter heaven's most holy place. Deshalb können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Because of the blood of Jesus. Wegen dem Blut Jesu. So heaven is open to us. Und es hat uns den Weg geöffnet. Christ is the stairway. Christus ist da die Treppe hinein. But for Jacob, aber für Jakob, and for us, aber auch für uns, it had great significance in terms of God being active in our life. Hat es eine besondere Bedeutung, da es uns ja zeigt, dass Gott einfach ganz aktiv und wirksam in unserem Leben ist. God's not just active right now. Gott ist jetzt nicht nur jetzt irgendwie am Wirken. For this moment. Vielleicht gerade wegen diesem Moment jetzt. God has things pre-planned. Gott hat Dinge vorausgeplant. God doesn't sit there and hear news from angels. Es ist nicht so, dass Gott einfach da sitzt und vielleicht irgendwelche Neuigkeiten, Nachrichten von Engeln bekommt. What's going on down there? Daniel, also was ist da unten los? It looks bad. No, das schaut schlecht aus. Jacob took off. Jakob, der ist abgehauen. Where's he going? Wo ist er hin? He's going to Haran. Nach Haran. Gosh. Oh man. That guy. What are we going to do, Lord? Herr, was werden wir jetzt machen? I gotta think. Lass mich nachdenken. All right, let me think. All right. Okay. Ich glaube, ich habe. Lord, how about a vision? Also, wie wär's mit einer Vision? I don't know if I got another vision. Let me see. What am I going to do? Let me think for a moment. I'm God. I know what I'm going to do. I can do anything, so we'll get out of this one. Any suggestions, you guys? Irgendwelche Vorschläge? Not really. Yeah. Jacob's problematic. This is going to be a tough one. The vision was the opposite. Aber es ist ja genau das Gegenteil. The vision was all about how active God is. In der Vision geht es ja darum zu zeigen, wie aktiv Gott am Wirken especially ist. At our lowest times. Insbesondere da am absoluten Tiefpunkt unseres Lebens. Let's read on. Lesen wir weiter. Look what God says in verse 15. Schauen wir, was da steht in Vers 15. God says, "What's more, I am with you." Mehr noch. Ich werde bei dir sein. And I will protect you wherever you go. Und dich beschützen, wo du auch hingehst. One day I will bring you back to this land. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. I will not leave you until I've finished giving you everything I've promised you. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Then Jacob awoke from his sleep and said. Und Jakob wachte auf und sagte. Surely the Lord was in this place. An diesem Ort ist der Herr. And I wasn't even aware of it. Und ich habe es nicht bemerkt. I wonder how often that typifies us. Und ich frage mich, wie oft das einfach typisch für uns ist. Where two or three are gathered in his name, he is there. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er in der Mitte. Where we can come and be together in the name of Christ. Wir können zusammenkommen, wir können eine Gemeinschaft haben im Namen Christi. And the Lord was there and we were not aware of it. Aber es kann passieren, dass der Herr mitten unter uns war. Verse 17. And he was also afraid and said, und er hatte Angst und sagte, what an awesome place this is. Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. It is none other than the house of God. Hier ist das Haus Gottes. The very gateway to heaven. Das Tor zum Himmel. I want this to be in my life. Ich möchte, dass genau das in meinem Leben ist. I want to know that when I'm going through the lowest times, ich möchte einfach wissen und mir bewusst sein, wenn ich da die tiefsten Punkte meines Lebens erreiche, when my pillow at night feels like a stone, wenn mein Kissen in der Nacht sich anfühlt wie ein Stein, and my wife says, you're not sleeping? Meine Frau sagt, du schläfst nicht. Nah, this pillow's like a stone. Nee, also dieses Kissen ist so, give me so another hart pillow. Wie Stein. Gib mir ein anderes Kissen. Now, this one's like a stone too. Give me another pillow. Gib mir dein. That when I'm at my lowest times, wenn ich jetzt wirklich den Tiefpunkt erreicht habe, those are the moments where God wants to open heaven to us. Das sind die Momente, wo Gott uns den Himmel einfach öffnen möchte. And he wants to show us, und er möchte uns zeigen, how much at work he is. Wie sehr er da am Wirken ist. Romans 8:28. Römer 8, 28. Paul said, for we know, Paulus sagt, denn wir wissen, that God is working all things together for the good, dass Gott alle Dinge zusammen zum Guten wirkt, for those who love him, für die, die ihn lieben, who are called according to his purpose, die er berufen sind nach seinem Zweck. Paul knew it, Paulus wusste das. But oftentimes we forget it. Aber wie oft vergessen wir das? And we're not aware that God is so close. Und wir sind uns dessen nicht bewusst, dass Gott uns einfach so nahe ist. But the situations that we're facing, God has already thought through. Und die Situation, mit der wir da konfrontiert sind, die hat Gott bereits durchdacht. And we say, what am I gonna do when I graduate? Was soll ich tun, wenn ich da mein Examen gemacht habe? And God is up there just smiling, thinking, wow. Gott ist da. Er lächelt und sagt, who am I going to marry? Wen werde ich heiraten? Where will I find a job? Wo werde ich eine Arbeit finden? And God is saying, this person doesn't get it. Und Gott sagt, die Person, die kriegt es einfach nicht mit. Here's Abraham in Hebron. Da ist Abraham in Hebron. And he's in this moment of depression maybe. Und da hat er vielleicht gerade den Moment seiner völligen Depression. He's thinking, I don't get it. Also ich check das nicht. Sarah, just let me be in a moment of unbelief. Sarah, lass mich Moment mal in einem Moment des Unglaubens haben. God said we would be a great people. Gott hat gesagt, wir würden ein großes Volk werden. But look how old I am. Schau mal, wie alt ich bin. Look at you. Schau dich an. I don't get it. Krieg das einfach nicht hin. Unreasonable? Also ist da jetzt irgendwas unvernünftig? Am I unreasonable? Bin ich also irgendwie unvernünftig? God makes these promises. Gott macht diese Verheißungen. How is this ever gonna happen? Wie soll das je passieren? I don't get it. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich verstehe das nicht. But I can't complain. Weil ich kann nicht klagen. Because complaining is sinful. Klagen ist ja sündig. I can't think unbelieving thoughts. Ich kann auch nicht ungläubige Gedanken denken. But I don't get it. Aber irgendwie kapier ich's nicht. In that very place. Und genau an diesem Platz, 1000 years later, 1000 Jahre später, David will be king, wird David König with sein, the greatest kingdom the world ever saw, mit dem großartigsten Königreich, was die Welt je gesehen from hat, that same place, genau von dem and Platz God aus. Saw it all. Und Gott hat es bereits gesehen. God saw creation. Gott hat die Schöpfung gesehen. He saw Christ come. Das Kommen Christi. He sees the second coming. Er sieht das zweite Kommen. He sees the new heavens and a new earth. Er sieht den neuen Himmel und die neue He Erde. Already sees the ages to come. Er sieht bereits die kommenden Zeitalter. And someday when we're in his kingdom, und eines Tages, wenn wir dann in seinem Reich sind, you say, hey, what's your name? Wie heißt du? Hey Fred, what's your name? Fred, wie heißt yeah, du? Yeah, my name's Rob. Oh, mein Name ist Rob. When were you alive? Also, wann hast du gelebt? Before the first coming. Vor dem ersten Kommen. I was between the two comings. Ich war zwischen den beiden Kommen. How about you? I'm after the second coming. Nach dem zweiten Kommen. Yeah. Okay. Time is moving. Die Zeit bewegt. This is 4,000 years after all of this happened. 4,000 Jahre nachdem all diese Dinge geschehen sind. And God sind. Is still fulfilling His promise. Und Gott erfüllt immer noch seine Verheißung. God sees time like it's His palm. Gott sieht die Zeit einfach, als wäre seine Handfläche. And so He sees my life and yours. Und so sieht er auch mein Leben und euer Leben. Let's finish up. Lass uns jetzt abschließen. Okay, verse 18. Vers 18. The next morning Jacob got up very early. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. He took the stone that he had rested his head against and he set it up upright as a memorial pillar. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. You know what that tells me? Wisst ihr, was das bedeutet? It tells me that when I look back at my life, es sagt mir, wenn ich da zurückschaue auf mein Leben, the difficulty, the stone that I slept on, die Schwierigkeit, der Stein, auf dem ich da schlafen musste, is now going to be a memorial of all that God did for me. Ein Gedenkstein sein für all das, was Gott für mich getan hat. The stone that was my pillow is now a stone of testimony. Der Stein, der mir ja mein Kopfkissen war, ist jetzt zu einem Gedenkstein and when, geworden. When we look back at our life, und wenn wir dann zurückschauen auf unser Leben, 50, 60, 70 years later, nach 50, vielleicht 60 Jahren später, all the lowest points, all diese Tiefpunkte, will be the highest points, werden Höhepunkte sein. Because that's where God expresses and manifests His faithfulness like no other place. Denn genau dort offenbart ja Gott und drückt er seine Treue aus. Your stone will become a pillar. Wird zu einer zu einem Gedenkstein werden. Then he poured olive oil all over it. Und dann goss er Öl über seine Spitze. He named the place Bethel. Und er nannte die Stätte Bethel. Abraham didn't call it Bethel. He named it. Jacob named it Bethel. Es war nicht Abraham, sondern es war Jakob. Which means the house of God. Was bedeutet das Haus Gottes? And we'll close. Jacob made this vow. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Now watch this. If God will indeed be with me, wenn Gott also so bei mir ist, he's not making a question, he's making a statement. Er stellt das nicht in Frage, sondern er macht das einfach als eine Aussage. And we can say the same statement for our lives. Und wir können die gleiche Aussage für uns treffen. I pray this prayer today on the way here. Ich habe dieses Gebet hier gebetet, als herkam. I am the true descendant of Abraham. Ich bin ein wahrhafter Nachkomme von Abraham. I walk by faith. Ich wandle im Glauben. In the living God, like my father did. Im Glauben an den lebendigen Gott, wie es mein Vorvater tat. These promises are mine. Diese Verheißungen, sie sind meine. And I can confess these. Und ich kann sie bekennen. If God will indeed be with me, wenn Gott in der Tat bei mir ist, and protect me on this journey, und mich auf meiner Reise beschützt, through this life in Vienna, Austria, durch dieses Leben hindurch hier in Wien, in Österreich, and if He will provide for me food and clothing, und mir Nahrung und Kleidung gibt, and if I return safely to my father's house, und wenn ich wieder sicher zum Haus meines Vaters zurückkehren werde, my father's house in heaven for me, also für mich das Haus meines Vaters im Himmel, then the Lord will certainly be my God. Dann soll er sicher mein Gott sein. Isn't that great? And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes stehen. That lowest place that you were in, dieser Tiefpunkt, in dem du vielleicht jetzt dich befindest, now becomes the temple of God. Das wird zum Tempel Gottes. This is the place where I found God. Das ist der Ort, wo ich Gott gefunden this habe. This is the place where I was all alone, hopeless. Und das ist der Ort, wo ich ganz alleine war, hoffnungslos. I thought, where will I go with my life? What will I do? Ich habe gedacht, wo werde ich jetzt hingehen mit meinem Leben? Was werde ich tun? And I turned to God. Und ich wende mich zu Gott. God spoke to my heart. Gott hatte zu meinem Herzen gesprochen. I had an encounter with the living God. Ich hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. And the last part of the verse. Und letzter Teil des Verses. And I will present to God a tenth of everything he gives me. Und ich will dir, das heißt Gott, den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. When we give to God, wenn wir zu Gott geben, it is a declaration of who owns my life. Das ist eine Deklaration, dass wir uns damit aussagen, wem mein Leben gehört. Some people give out of religious duty. Einige Leute geben so aus einer religiösen Pflicht heraus. Some people give out of guilt. Einige Leute geben so aus einem Schuldgefühl heraus. And some people give because they are absolutely convinced. Aber einige Leute geben, weil sie absolut davon überzeugt that everything sind, they have came from God. Dass ja alles, was sie haben, von Gott kam. As a church, als Gemeinde. We give 10% of what we get to missions. Wir geben 10% von dem, was wir haben, in die Mission. But we should also be putting 10% away for the future, for aber the building, auch 10% beiseite legen können. For downstairs to finish the cellar. Zum Beispiel, unten den Keller abzuschließen. And things like that. Und solche Dinge. Okay. Shall we pray? Sollen wir beten? Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. Thank you for who you are. Danke für der, wer du bist. Thank you that you are in control of our life. Du hast unser Leben unter Kontrolle. Everything we have is from you. Alles, was wir haben, es kommt von dir. And here's the thought. Hier kommt der Gedanke. Jacob left with nothing. Jakob ging weg mit nichts. And 20 years later, aber 20 Jahre später, he came back with so much, kam er wieder und hatte so viel, that when he camped, he had to have two camps. Dass als er da das Lager aufschlug, er gleich zwei Lager aufschlagen musste. Came back with 11 sons. Er kam wieder mit 11 Söhnen. And so much wealth and possession. Und mit so viel Reichtum und Besitz, that he could bless others. Dass er andere segnen konnte. Lord Jesus, we pray to you tonight. Herr Jesus, wir beten heute Abend zu dir. And I pray, maybe there's somebody here. Und ich bete, vielleicht ist heute Abend jemand hier. They've never had an encounter with you. Jemand, der noch nie diese Begegnung mit dir hatte. Maybe tonight. Vielleicht ist das heute Abend dein Abend. Maybe tonight when they get home. Oder vielleicht, wenn sie nach Hause kommen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Bless this moment in our lives. Segne diesen Moment in unserem Leben. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. Who wants to invite you into their life. Der dich einladen möchte in sein Leben. We pray with them tonight. Und wir beten mit ihnen. Say a simple prayer. Sprich einfach ein einfaches Gebet. Dear God in heaven. Lieber Gott im Himmel. The God of Abraham. Du bist Gott Abrahams. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne mir meine Augen. Open my heart. Mein Herz. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. Forgive me and cleanse me. Vergib mir und reinige mich. I want to walk with you. Ich möchte mit dir wandeln. I want to be a true follower. Ich möchte ein echter Nachfolger sein. From my heart. Von Herzen. I want to be blessed. Ich möchte gesegnet werden. So I can be a blessing. Sodass ich ein Segen sein kann. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Maybe you've been sleeping on a stone. Vielleicht schläfst du auf einem Stein. For the last few months. Vielleicht seit den letzten Monaten. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, you see all of us here tonight. Herr Jesus, du siehst uns alle hier heute Abend. Some of us are living on someone else's faith. Vielleicht einige von uns, die wir auf Grundlage der Glauben anderer leben. And tonight it's time for that faith to become our own. Aber heute Abend, es ist jetzt an der Zeit, dass dieser Glaube unser eigener wird. Father in heaven, open our eyes tonight. Vater im Himmel, öffne unsere Augen heute Abend. Speak deeply to our hearts. Sprich einfach ganz tief in unser Herz hinein. As only your spirit can. So wie das nur dein Geist kann. I pray tonight. Darum bitte ich heute Abend. That this would be a moment. Dass dies ein Moment ist. For some people that they will never forget. Ein Moment, den einfach einige von uns oder vielleicht sie alle nie wieder vergessen.